ist alles bald nicht mehr. Die Hoffnung darauf ist unser einziges Geschenk, dafür zu kämpfen ist nicht schwer. Es sind die Wunden der Zeit, die uns die Hoffnung nehmen. Der Hass, die Gier und Gewalt, lässt uns das. Nicht das Ruhen, Kriege, Mord, Perversität überfluten unser Land. Wenn mit Politik nichts mehr geht, nehmen wir es selbst in die Hand. Sag mir, wie wird das sein? Habt ihr euch das denn überlegt? Hauen wir uns gegenseitig eine rein, bis der Letzte steht. Der Zeit, die Wunden der Herz, die uns die Hoffnung nehmen. Der Hass, die Gier und Gewalt, lässt uns das Ende sehen. Vielleicht ist morgen schon alles zu spät. Wir müssen jetzt was tun, weil irgendwann nichts mehr geht. Können wir uns jetzt nicht aufruhen? Zeit.